Ja, heute Morgen soll es um die Jahreslosung gehen. Wer kennt denn noch die Jahreslosung für das vergangene Jahr 2019? Richtig. Suche Frieden und jaget ihm nach. Und zwei wichtige Elemente. Einmal suchen und einmal jagen. Ja? So ist das alle Jahre wieder. Kurz nach dem Christuskind kommt die Jahreslosung. Und alle Jahre wieder wird dann in Predigten und Fernsehansprachen und ich weiß nicht wo über die sogenannte Jahreslosung gesprochen, über das, was uns letzten Endes ein Jahr lang dann begleiten soll. Die Jahreslosung ist immer ein Bibelvers herausgenommen aus einem gewissen ganzen Text. Letztes Jahr Psalm 34 und dann dieser eine Satz aus dem 15. Vers. Und dieses Jahr aus Markus 9, der ganze Abschnitt, die Verse 14 bis 29. Und es ist wichtig, dass wir diesen ganzen Abschnitt, Markus 9, 14 bis 29, aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift einmal hören, um die Jahreslosung richtig zu verstehen und dann auch einzuordnen. Und dort heißt es in Markus 9, und als Jesus und die drei zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen diskutierten. Und sogleich kam alles Volk, als es ihn sah, in großer Erregung herbeigelaufen und begrüßte ihn. Und er fragte sie, was verhandelt ihr da? Da antworteten ihm einer aus der Menge, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, er hat einen stummen Geist. Und wenn er ihn packt, reißt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie vermochten's nicht. Er aber antwortete ihnen, du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich hin und her und er fiel zu Boden, wälzte sich und schäumte. Da fragte er seinen Vater, wie lange hat er das schon? Und der sagte, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn zu vernichten. Jedoch, wenn du etwas vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Jesus aber sagte zu ihm, was soll das heißen, wenn du etwas vermagst? Alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus nun sah, dass das Volk zusammenlief, schrie er den unreinen Geist an und sagte zu ihm, stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus und fahr nie wieder in ihn hinein. Da schrie und zerrte ihn kräftig hin und her und fuhr aus, da lag er da wie tot, so dass alle sagten, er ist gestorben. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Dann ging Jesus in ein Haus und seine Jünger fragten ihn jeder für sich, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sagte zu ihnen, diese Art lässt sich nicht anders austreiben als durch Gebet. Jesus vertreibt Dämonen, Jesus Christus macht Kranke gesund und in seinem Geist und mit Gottes Hilfe geschieht das auch noch heute, wenn wir darum beten. Das ist die frohe Botschaft dieser Predigt heute und sie ist ebenso wunderbar wie unglaublich und doch ist sie wahr. Diese Predigt heute aus dem Markus-Evangelium soll euch froh machen. Aber der uns vorliegende Text ist einfach brutal. Er ist sehr dramatisch und auch nicht leicht zu verstehen. Okay, steigen wir ein. Jesus ist also zunächst einmal nicht da und da bringt ein Vater seinen Sohn, der von einem stummen Quälgeist besessen ist, und bittet die Jünger um Hilfe. Diese scheitern. Warum konnten die Jünger den Jungen nicht heilen? Jesus hatte ihnen doch erst vor ein paar Monaten, also vor relativ kurzer Zeit, die Vollmacht dazu gegeben, zu predigen und die bösen Geister auszutreiben. So in Markus 3, Vers 15. Und so heißt es 6 Kapitel früher im Markus-Evangelium wörtlich. Und 3 Kapitel früher in Markus 6, Vers 12 schreibt Markus noch einmal: Und die Jünger trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranken mit Öl und machten sie gesund. Warum konnten sie diesmal nichts ausrichten? Immer wieder haben schließlich die Eltern versucht, haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Und jetzt kann der Vater nicht mehr, er hängt fest, hängt regelrecht in der Luft. Und damit steht er doch für alle Geschöpfe, für alle Menschen, die den Boden unter den Füßen verloren haben und sich nach Rettung sehnen. Er steht damit, dieser Vater, für die Unsicheren, die nicht wissen, wem sie noch vertrauen oder an was sie noch glauben können. Für die vergeblich nach Orientierung Suchenden und auch für die, die sich ihres Glaubens gewiss sind und deren Glaube plötzlich an eine Grenzerfahrung gekommen ist, ins Wanken gerät. Jesus kommt genau zum richtigen Zeitpunkt zu dem Vater und greift ein. Und dadurch gibt's ein ganz abruptes Ende dieser aufregenden Geschichte. Warum konnten die Jünger nichts ausrichten? Liegt es an der Schwere der Krankheit? Markus beschreibt ja sehr ausführlich in unserem kurzen Text gleich zweimal eine Symptomatik, die wir heute als Krampfanfälle eines Epileptikers einordnen können. Aber die Menschen damals sahen eine Kraft von außen wirken. Der Junge ist beherrscht von einem stummen Geist, der ihn zu Boden reißt, Schaum vor den Mund bringt, Zähneknirschen und Gliederstarre. Der Geist will ihn offenbar umbringen, treibt ihn ins Feuer und ins Wasser. Und seit Jahren geht diese Familie, wie wir heute sagen, schlichtweg durch die Hölle mit ihrem kranken Jungen. Jesus ist unterdessen zu der Menge getreten und der Text verrät, dass den Jüngern ihr Versagen peinlich ist. Als sie später in ein Haus gehen, kommen sie jeder für sich, also einzeln nacheinander zu Jesus, vermutlich auch sehr verunsichert. Warum wir nicht? Warum konnten wir ihn nicht heilen? Und Jesus Christus sagt ganz einfach in Markus 9, 29, diese Art der bösen Geister lässt sich nicht anders austreiben als durch Gebet. Ich möchte versuchen, ihr Versagen so zu erklären. Die Jünger waren vielleicht bisher als Heiler zu erfolgreich gewesen, zu selbstsicher, hatten sich viel auf ihre Heilungskräfte eingebildet, anstatt Gott dabei immer wieder um Hilfe zu bitten. Das besonders grausame und verzweifelte des stummen Geistes ist ja aber auch nur schwer zu verstehen. Warum will er, der böse Geist, den Knaben umbringen? Schon als kleinen Jungen hatte er ihn für sich begehrt. Wie lange hat er das schon? Fragte der Vater. Und der sagt, von Kind auf an. Dämonen, so die populäre Vorstellung, können nicht essen und nicht trinken. Und um am Leben bleiben zu können, müssen sie in einen Menschen hineinfahren, ihn besetzen. Warum setzt also der böse Geist in unserer Geschichte dann den Jungen noch dauernd dem Tode aus? Treibt ihn in Feuer und in Wasser? Das würde ihn, den Dämon, doch schließlich selber schaden. Was der Vater Jesus berichtet, spiegelt einerseits den genauen Ablauf eines epileptischen Anfalls und gleichzeitig seine Furcht vor der unheimlichen Geisterwelt. Das Grausame des Geistes zeigt sich darin, dass dieser junge Mann ja weiterlebt. Der Geist hat ihn immer haarscharf am Tode vorbeigeführt. ihn gequält, ihn noch zusätzlich in Todesangst ausgesetzt, um ihn dann doch nicht sterben zu lassen. Denn er braucht ihn ja weiterhin. Ist ein ganz fürchterlicher Kreislauf. Und damit wird klar, Jesu Gegner ist kein schlappes Nachtgespenst in Bettlaken, sondern eine mächtige zerstörerische Kraft. Im griechischen Text steht wörtlich, er triezt den Jungen, lässt ihn mit den Zähnen knirschen, das heißt auf Griechisch trizai. In dieser Begebenheit wird geschrien, in dieser Begebenheit wird geschimpft, da wird geweint, da wird getadelt, aber noch mehr wird dort geschenkt. Da der böse Geist die Krankheit ist und er nicht die Krankheit konstruiert oder herstellt, damit ist der Junge sonst gesund. Wenn Jesus den Dämon vertreibt. Ich denke, wir haben heute wenig Zweifel daran, dass der historische Jesus wirklich Menschen teilend zur Ruhe bringen konnte. Exorzismen und Heilungswunder sind in den ältesten Überlieferungsgeschichten bezeugt. Die Forscher erkennen in Jesus einen charismatischen Wunderheiler, wie es damals in Palästina zur Antike ja einige gab, wie davor wohl auch die Propheten Elia und Elisa ja auch Wunder vollbracht haben und geheilt haben. Nicht durch Zauberhandlung und Hokuspokus, sondern durch die Kraft des heiligen Gottes in der Person Jesu Christi durch Worte und Berührungen gab Jesus Christus den Menschen die Gewissheit, wieder heil zu sein. In Israel zur Zeit der Antike war Krankheit als natürliche Reaktion des Körpers oder als Fehlfunktion unbekannt. Wurde jemand krank, so bewies dies entweder Gottes Strafe für Vergehen oder die Verfolgung durch Dämonen. Wenn Jesus Christus also ein Heilungswunder tat, musste er sich derer vergewissern, die ihn um Heilung baten. So ist in den überraschend vielen Wundern Jesu, die das Neue Testament überliefert, der innige, ja der verzweifelte Glaube des Kranken oder seiner Begleiter das Grundmotiv seines Wirkens. Du kannst alle Heilungsgeschichten mal nur unter diesem Aspekt nachlesen. Es ist immer so, Jesus möchte immer wissen, aus welcher Motivation heraus kommen die Menschen zu ihm. Jesus verschleudert seine Zuwendung, sein Heilen, nicht wie Gratispröbchen einer Werbeaktion. Er will wissen, ob die Menschen wirklich ihn meinen, wenn sie zu ihm kommen und damit zu Gott, dem er ja immer so nah ist. Das musste nicht immer verbal geschehen. Bei dem Gelähmten gefiel ihm schon die umständliche und auch findige Art seiner vier Freunde. Die deckten das Dach ab, unter dem Jesus saß, schlugen ein Loch in die Decke und ließen die Liege mit dem Gelähmten herunter. Darin sah Jesus genug von ihrem Glauben. Und er hat ihn gesund gemacht. Bei der heidnischen Griechin aus Tyrus hatte Jesus Spaß an ihrer Schlagfertigkeit. Nein, zuerst will er den bösen Geist nicht aus der Tochter vertreiben. Er will sie nicht heilen. Sie ist Griechin. Aber die griechische Frau bittet Jesus in Markus 7, 28, lass mich doch von den Abfällen des Heils leben, die so groß über Israel gekommen ist. Es fressen die Hunde unter dem Tisch ja von den Bröckchen, die die Kinder haben fallen lassen. Das imponiert Jesus. Er befreit das Mädchen. Und der Vater des besessenen epileptischen Jungen in unserer Geschichte ist nicht so schlagfertig. Er ist nicht so erfinderisch. Er ist einfach nur am Ende. Völlig fertig. Wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und fast gereizt antwortet Jesus, wenn du kannst, sagst du, falls du überhaupt etwas kannst, na hör mal, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und da weint der Vater und schreit Jesus an: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Damit bittet er ja um zweierlei. Einmal um die Heilung des Kindes und um ein Wachsen seines eigenen Vertrauens auf Gott. Der Vater will ja nicht eine Bestärkung seines Unglaubens, sondern ein Loslassen von seinem Kleinglauben. Mach meinen Unglauben, mach meinen Kleinglauben weg. Dieser Aufschrei des Vaters ist ein erster Schritt des Vertrauens. Wie wunderbar, dass Jesus das nicht zu wenig ist. Gleichzeitig bringt der Vater auf den Punkt, was ein Leben in der Nachfolge Jesu ausmacht. Eine Spannung, die mich nicht zerreißen muss, weil Jesus sich ganz in meine Lage versetzt und sie mit mir aushält. Er eröffnet einen weiten Raum und schiebt kraftvoll Mauern der Angst und Sorge weg, die mir und meinem Glauben die Luft zum Atmen nehmen. Jesus sieht und erträgt meine Unsicherheit, wenn mein Glaube angesichts schwieriger Herausforderungen versagt. Und Jesus schenkt ein Wunder. Das Kind wird gesund, indem Jesus den Geist verjagt. Und ich stelle mir vor, von vielen begleitet, ziehen Vater und Sohn nach Hause zur Mutter, vielleicht zu den Geschwistern. Wie werden die sich gefreut haben? Vielleicht waren sie begütert genug, um am Abend noch ein Kälbchen zu schlachten und alle im Dorf zu einem Freudenfest einzuladen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Aufforderung soll dich das ganze kommende Jahr begleiten, soll dir Ermutigung schenken, fordert dich auf, diesen Schrei deines Herzens auch an Jesus Christus zu richten. Klar, so sagen wir, ich glaube, ja, ich weiß mich in Gottes Hand, ja, ich weiß, dass er es gut mit mir meint, ich weiß, ihm ist nichts unmöglich. Aber gleichzeitig rumoren in mir Gedanken wie, kümmert Gott mein kleines Leben überhaupt? Warum bin ich nur so unruhig? Warum bin ich immer wieder besorgt? Wo bleibt mein Gottvertrauen? Wenn es darauf ankommt, verliere ich den Boden unter den Füßen. Dabei habe ich doch schon so oft Gottes Nähe und Hilfe erlebt und so weiter und so fort. So erging es zu allen Zeiten den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Unglaubliches hatten sie mit ihm erlebt. Wie er lebensbedrohliche Wogen glättete, Stürme stillte, Tausende speiste und Kranke heilte. Doch oft machte sich schon bei der nächsten Herausforderung große Hilflosigkeit breit, so dass Jesus sie fragt in Markus 4, Vers 40, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Genau das passiert hier wieder einmal. Wie oft hat Jesus dir das schon zugerufen? Und so denke ich, ist dieser Vater ein ganz grundehrlicher Mann. So eine schlimme Krankheit kann eine komplette Glaubensexistenz erschüttern. Trotzdem mutete er sein Anliegen und seinen Unglauben Jesus zu und fleht ihn um sofortige Hilfe an. Jesus schont ihn nicht und erwischt ihn an seiner Schwachstelle. Wenn du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und da brüllt dieser Vater verzweifelt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich male mir immer gerne so die Bilder, wie Jesus da steht inmitten dieser ganzen Leute und wie die beiden sich dann in lautstarkem Gespräch begegnet sind. Schließlich ist es ein Hilfeschrei aus der Tiefe. Ich glaube, wäre ich sonst zu dir gekommen? Ich kann es nicht ergründen, was das bedeutet und was du von mir erwartest. Über letzte Konsequenzen dieses Versprechen bin ich mir nicht im Klaren und ich kann dir auch nicht beweisen, dass ich richtig innig genug glaube. Und so folgt auf diesem Versprechen, ich glaube, gleich die Bitte, hilf meinem Unglauben. Der Vater erkennt, dass nicht nur sein Sohn der Hilfe und der Heilung bedarf, sondern auch er selber, dass sein Glaube Hilfe bedarf. Kein einziger Vers im Neuen Testament drückt so genau vielleicht ja auch deine, eure Seelenlage aus, wie dieses Wort des Vaters in unserem Text, dieses schon jetzt. Und noch nicht. Ich glaube, ist dieses schon jetzt. Und noch nicht, hilf meinem Unglauben. Darum beten, das muss ich, ohne das wird es keine Heilung geben. Dieses Bekenntnis ist aber zugleich ein Hilfeschrei, in dem er nicht nur seinen Sohn, sondern sein ganzes Leben Jesus neu anvertraut. Es ist ein Gebet der Hingabe an Jesus, dem nichts unmöglich ist. Das kannst du auch immer wieder tun. Und gerade zu Beginn eines neuen Jahres, wo ja so mancher für das kommende Jahr die Weichen neu stellen will, da lass das dein Hilfeschrei werden und habe durchaus den Mut, das im kommenden Jahr so oft, wie es nötig ist, zu wiederholen. Deshalb ist das eine so ganz aktuelle Jahreslosung. Erlebe einen Glauben, der seine Kraft aber nie aus sich selber bezieht. Dein Glaube kann nur lebendig bleiben und wachsen, wenn er in Jesus Christus, dem auferstandenen Sohn des lebendigen Gottes, dem Schöpfer Himmels und der Erden, ganz tief verwurzelt ist. Und doch wirst du immer wieder Zeiten erleben, in denen du Jesu Nähe, seine Kraft, sein konkretes Eingreifen vielleicht zunächst vermisst. Zeiten, in denen mein Glaube wankt. Was hindert dich dann erneut zu rufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Und es gibt Zeiten, in denen mich Jesus herausfordert, über mich selbst und meine Möglichkeiten hinauszuwachsen. Kaum zu glauben, was er mir zu und anvertraut, kaum zu glauben, wie seine Möglichkeiten meine Grenzen sprengen, dann können ihn weder Kleinglaube noch Unglaube hindern. Nimm diese tröstende, diese verheißungsvolle Zusage mit in dein Leben für das kommende Jahr, ganz bewusst und ganz fest hinein. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie Stefan sagte, wollen wir jetzt in eine Gebetsgemeinschaft hineingehen und können alles das, was uns bewegt, auch durch diesen einen wunderbaren kurzen Bibelvers damit hineinnehmen und auch die ganzen anderen Dinge, die uns wichtig sind. Und ich werde diese Gebetsgemeinschaft dann mit einem Gebet abschließen.